Ja, die irgendwo im Platten versteckt. Ja, und die sind auch da alle isoliert. Da sind die auch reingeflogen. Ja, unten rein, oben rein. Das ist für Werner Gerdes ganz normal. Als Imker mit mehr als 30 Jahren Erfahrung kann er Wiltrud Allendorf, Kindergartenleiterin in Hohenholt im Kreis Coesfeld, schnell beruhigen. Alle Bienen, die hinter ihrer Fensterverkleidung sitzen, suchen nur ein ruhiges Plätzchen für ihre Brut. Sie sind harmlos, aber in diesem Frühjahr treten Wildbienen in Massen auf. Und das war Wiltrud Allendorf nicht ganz geheuer. Uns ist aufgefallen bei dem schönen Wetter, dass draußen sehr viele Tiere rumflogen. Wir konnten eigentlich nicht definieren, ob es Bienen sind oder Wespen. Es schwirrte ganz viel so an allen Ecken und Enden. Und wir wussten auch nicht, ob die reinkamen. Im Gruppenraum waren sie schon drin. Und es mochte auch keiner von uns eigentlich näher rangehen, um das selber zu erkunden. Ja, mit den Kolleginnen erst überlegt, was machen wir, und dann haben wir dann Herrn Gerdes angerufen. Werner Gerdes kam sofort vorbei, er kennt den Kindergarten gut, denn seit Jahren besuchen die Kinder seine Imkerei, um Bienen zu beobachten und zu sehen, wie Honig gemacht wird. Aber nicht nur im Kindergarten ist er gefragt. Oh, es ging an die 30, 40 Anrufe diesen Frühjahr. Die Population der Wildbienen scheint wohl relativ groß gewesen zu sein. Wir versuchen erstmal zu beraten. Die Anrufer wissen in der Regel nicht, um welche Tiere es sich handelt. Manche können nicht mal Bienen von Wespen unterscheiden. Vereinzelt fahre ich schon mal raus bei Bekannten oder wie im Kindergarten und berate die Leute vor Ort dann. Es gibt 500 verschiedene Wildbienensorten, die Laien teilweise nur schwer von der normalen Honigbiene unterscheiden können. Sand- und Mauerbienen sind zum Beispiel etwas kleiner als ausgewachsene Honigbienen und sie haben keinen Stachel. Das war dann auch die beruhigende Nachricht im Kindergarten. Die Wildbienen, die um den Sandkasten flogen, suchten nur ein ruhiges Plätzchen. Nach ein paar Tagen war der Bienenalarm vorbei. Im Bienenkundeinstitut der Landwirtschaftskammer in Münster steht das Telefon aber immer noch nicht still. Margret Rieger ist eine gefragte Expertin. Also in der Regel muss ich erstmal die Nerven beruhigen, weil ganz viele Leute einfach aus Unkenntnis Angst haben, dass die Bienen stechen. Honigbienen tun das, Wildbienen tun das halt nicht. Und die kann man wirklich überall dulden. Die fliegen einfach nur rum und sind damit beschäftigt, ihre Nester anzulegen und nichts weiter. Das Unterscheidungsmerkmal: Honigbienen sitzen zusammen in einem Stock, fliegen in einem Schwarm. Wildbienen treten zwar in Massen auf, aber jede einzelne baut ihr Nest. Also grob optisch gesehen, das Unterscheidungsmerkmal ist, wenn ich ein Honigbienenvolk in der Mauer habe, dann fliegen die aus einem einzigen Loch ein und aus, ganz viele. Habe ich Wildbienen, verteilen die sich auf die Fläche und die haben ganz viele Einfluglöcher. Alle Wildbienen stehen unter Naturschutz, sie muss man da lassen, sie sind völlig ungefährlich. Das ist ein wahnsinniges Naturschauspiel und man sollte das wirklich genießen. Denn Wildbienen sind wichtige Bestäuber im Garten, ohne sie gibt es keine Obsternte. Die Männchen begatten die Weibchen legen dann ihre Nester an und nach 14 Tagen, 3 Wochen ist der Spuk in der Regel vorbei, weil die Weibchen dann ihre Nester angelegt haben und dann sterben. Die Brut ist schon versorgt, die Weibchen bauen ein kleines Nest, bringen da Pollen hinein, legen auf den Pollen ein Ei und mauern das Nest zu. Und im Sommer über entwickelt sich dann das Ei zu einer Larve, überwintert dann als Puppe und schlüpft in der Regel erst im nächsten Jahr. Ursache für die Wildbienenschwemme in diesem Jahr ist der harte Winter, auch wenn das auf den ersten Blick paradox erscheinen mag. Lange Kälteperioden überstehen Bienen besser als das Auf und Ab der Temperaturen in milden Wintern. Ausgeruht aus dem Winterschlaf sind sie bis in den Juni hinein kräftig unterwegs. Der Tipp der Expertin, wenn man überrascht wird. Überhaupt nicht danach schlagen. Grundsätzlich schlagen nach Insekten hilft nichts. Die sind eh viel schneller als sie.